Du hast dich sehr verändert. Ja, ich glaube. Ich lebe anders. Ich denke anders. Ich begnüge mich mit einer kleinen Wohnung. Ich habe auch meine Altersheime abgestoßen. Was denn für Altersheime? Ja, wir gehörten drei Altersheime. Alte Leute sind ein großes Geschäft. Verzweifelte Kinder wollen ihre Eltern loswerden. Das bringt Geld ein wie Heu. Davon und von vielem anderen habe ich mich zurückgezogen. 50% meiner Zeit verbringe ich jetzt in Hospitälern in Harlem. Sehr wunderbar. Victor, du weißt, dass ich nie Freunde hatte. Jetzt habe ich welche. Ich meine, wirklich gute Freunde. Und es ist nicht über Nacht gekommen. Sowas braucht Zeit. Und dann stellst du eines Tages fest, dass du dich im Grunde gar nicht auf etwas Besonderes spezialisiert hast. Etwas in dir hat sich spezialisiert. Du wirst eine Art Instrument. Ein Instrument, das Geld aus Menschen schneidet oder Ruhm aus der Zeit. Und das führt allmählich zur Verdummung. Das hat die Macht so an sich. Du stellst dir vor, dass die Leute dich lieben, nur weil sie Angst vor dir haben. Und sogar, dass du sie liebst. Aber dahinter steckt doch auch nur die Angst. Ne? Wenn du es überlebst, dann hat das Verrücktwerden ein Gutes. Du lernst den Terror in dir kennen. Nicht den lauten, den brüllenden Terror, sondern die schleichende, weißt du, die tägliche Angst, die man Ehrgeiz nennt oder Berechnung. Das Anhäufen von Geld. Und eben das wollte ich dir die ganze Zeit über sagen. Du hast mir geholfen, es in mir zu erkennen. Also ich? Ja. Ja, du. Durch das, was du getan hast. Ich hätte es nie verstehen können. Schließlich warst du von uns beiden der bessere Student. Und dass du es nun all die Jahre in einem solchen Beruf ausgehalten hast, das schien mir... Also, ich musste erst krank werden, um zu begreifen, dass du eine Wahl getroffen hattest. Was für eine Wahl? So zu leben, wie du es für richtig hieltest. Victor, darf ich offen mit dir sprechen? Ich habe dich diese Woche nicht angerufen, weil ich mich davor gefürchtet hatte. Ich war an einem Punkt angelangt, an dem ich Angst vor meinem eigenen Beruf bekam. Ich konnte nicht mehr operieren. Ich traf eine Reihe von Fehlentscheidungen. Ich hatte plötzlich Angst. Angst? Wovor? Dass mir das je passieren würde, was unserem Vater passiert ist. Ohne eigenes Verschulden über Nacht degradiert zu werden. Du weißt, wovon ich rede, nicht? Siehst du, du bist bei der Polizei gelandet. Und ich in einem Tümpel von Erfolg und von Bankguthaben. Wir sind beide vor derselben Angst davon gelaufen, nur... Mit dem Unterschied, dass du dabei anderen nicht geschadet hast. Und eben das habe ich an dir schätzen gelernt. Zum ersten Mal hatte ich damals das Gefühl, dass wir beide Brüder sind. Dass wir etwas gemeinsam haben. Und ich glaube, zu wissen, wie wir jetzt Freunde werden könnten. Schönes. Freut mich. Deshalb ist doch deine Ehe intakt geblieben. Und dein Junge so gut geraten. Es ist nicht ganz so einfach, wie du es dir vorstellst. Naja, das weiß ich schon.